Blickwinkel. Ich reise nach innen. Ich reise nach außen. Ich reise und bin nicht mehr der ich war. Mein Blickwinkel ist jetzt ein anderer.